Ich muss immer beweisen, wo habe ich Geld her? Und Kohl weiß von 12 Millionen nichts mehr. Man belässt es dabei, lässt die Geldbringer ruhen. Will das deutsche Gesetz echt nichts dagegen tun? Und hätte man in der CDU schneller reagiert? Ich sag's euch, man hätte alles in die Schweiz transferiert. CDU, raus bist du. 1, 2, 3, Kohl kommt vorbei. Steck ihm schnell 12 Mille Schmiergeld zu, denn er hält den Mund. Und aus dem Schneider bist du. Dass ihr noch frech in die Kameras lacht, ihr habt aus uns Deutschen wieder mal Idioten gemacht. Kürzt Renten und Sozialausgaben, erhöht Steuern, für was wollt ihr die denn noch haben? Für Privatflüge und Urlaube müssen wir für euch blechen, doch irgendwann werden wir uns mal rächen. CDU, raus bist du. 1, 2, 3, Kohl, komm vorbei. Steck ihm schnell 12 Mille Schmiergeld zu, denn er hält den Mund. Und aus dem Schneider bist du. Stellt euch mal vor, ich hätte das gemacht. Man hätte mich verhaftet und die Linken hämisch gelacht. Man hätte mich an den Pranger geführt und ich hätte die Härte des deutschen Gesetzes gespürt. Eine Wahl zu schweigen hättet ihr mir nicht gegeben. Eure Verhöre, eure Strafen ließen Deutschland erbeben. Ist das mein Land, für das ich rackern gehe? Und Politikerzock, den ich als Blonde kaum verstehe. Deshalb rief ich im CDU-Hauptlager an, da ich ihre Gehälter bezahle, ob ich die Bücher prüfen kann. Die Dame rief wütend: Was wollen Sie tun? Ich sagte zurück, ich werde eh nicht erruhen, bis ich weiß, welche Konzerne mit Geldern gelockt, Genehmigung erkauft und Firmen abgezockt. Ihr entmündigt somit euer Volk im Staat. Ihr wisst aber noch, dass ihr nur dieses eine habt. Wir sind es doch, die eure Extras bezahlen. Doch ihr lasst uns leiden, bereitet nur Qualen. CDU, raus bist du. 1, 2, 3, Kohl, komm vorbei. Steck ihm schnell 12 Mille Schmiergeld zu, denn er hält den Mund. Und aus dem Schneider bist du. Wir sind das Volk und es knallt bald doll, denn euer Volk hat nämlich die Schnauze mit euch voll von euren Lügen, Intrigen und Geldwäscherei. Und wenn wir alles wissen, ist es mit eurem Luxus vorbei. Wir könnten verzeihen, aber nie vergessen. Wir nehmen euch alles, dann könnt ihr Scheiße fressen. CDU, raus bist du. 1 und 2, wir kommen vorbei. 3 und 4 stehen vor deiner Tür und dein Helmut streichen wir. Deine Kohle, deine Miete, dein Auto, dein Haus, dein Garten, deine Immobilien und aus Rente wird nichts raus. Dein Weihnachtsgeld, dein Status, deine Identität, dass du mal siehst, wie es den einfachen Deutschen in Deutschland wohl geht. Und raus bist du.